SSF Cinema mit Urgent Dice, Optic Records, Assassin. Yeah! Ich rap und es ist wie wenn Armageddon kommt. Du rennst genau wie selbst der allergrößte Schlaftablettenkonsument. Ich suche immer noch nach ner echten Konkurrenz, denn es wäre übertrieben, eure Schlagertexte Songs zu nennen. Rap ohne mich ist wie F ohne A. Vielleicht nenn ich mich am besten gleich Band ohne Namen. Ich habe Erfolg, ich habe Talent und das wird dir alles zu viel. Die Kacke zerreißt dich, denn du bist neidisch, aber okay, wir machen einen Deal. Ich rap nie wieder und du springst von der Brücke. Du bist kein Stecher, höchstens ne blutrünstige Mücke. Sorry, Urge und ich sind eher Riesen. Und Nissen, die dich zum Wein bringen, so als hättest du Zwiebeln geschnitten. Doch hier geht es nicht um Zwiebel oder Knollengewächse. Es geht um Hip-Hops, verschollene Schätze, voll in die Fresse. Ich zerstör dein Immunsystem mit Urgent Dice, so gut es geht. Und danach musst du erstmal deine Körperteile suchen gehen. Rap ohne uns, Körper ohne Seele. Rap ohne uns, Wörter ohne Herz. Und ich meine es ernst, dieses Ding ist gemacht von Typen wie uns. Für Typen wie uns, ihr nennt eure Lügen noch Kunst. Rap ohne uns, Welt ohne Sonne. Rap ohne uns, Blumen ohne Wasser. Und ich meine es ernst, dieses Ding ist gemacht von Typen wie uns. Für Typen wie uns, ihr nennt eure Lügen noch Kunst. Jeder Diss gegen Urge und das Label Assassin. Jeder Diss gegen F.A. wäre Blasphemie. Jeder rappt jetzt, ja und jeder macht jetzt Beats. Aber der Horizont von Rap ist wie eine Legebatterie. Rap ist schon lange tot, frag dazu doch einmal nach. Doch ihr seid Grabschänder und wir legen Blumen an sein Grab, bitte. Und jetzt wollt ihr ganzen Aasgeiern Teil von haben. Ihr werdet ja noch nicht mal bei der Grabfeier eingeladen. Wir können ihn wiederbeleben, genau wie ein EKG. Denn für Musik sind wir die Ärzte, so erziehen wir Bela B. Nein, wir sind zwar keine Rocklegenden, doch wir lenken trotzdem Menschenmassen bei Shows an etlichen Wochenenden. Und die Groupies turnt es, ich seh das so wie James Bond. Die Welt ist nicht genug, ich schreibe nur noch Universes. So begeistern wir fremde Planeten, denn unser Rap ist für euch zu kompliziert wie Essen mit Stäbchen. Ha! Rap ohne uns, Körper ohne Seele. Rap ohne uns, Wörter ohne Herz. Und ich meine es ernst, dieses Ding ist gemacht von Typen wie uns. Für Typen wie uns, ihr nennt eure Lügen noch Kunst. Rap ohne uns, Welt ohne Sonne. Rap ohne uns, Blumen ohne Wasser. Und ich meine es ernst, dieses Ding ist gemacht von Typen wie uns. Für Typen wie uns, ihr nennt eure Lügen noch Kunst. Kunst.